herzlich willkommen zu Tonis Plauderecke. Heute mit Toni an der Technik und mir lieben an Mikrofon und was euch heute erwartet, erfahrt ihr in ungefähr 4 Minuten. Heute erzählen wir euch, was die Stars so treiben. Außerdem geben wir euch wieder einen Karl-Award zum Besten und wir lesen ein wenig aus dem Koalitionsvertrag vor. Musik spielen wir euch natürlich auch noch und damit geht's hier jetzt auch weiter. But they still burn her house every year. Koalitionsvertrag beschäftigt ja gerade am meisten die SPD-Mitglieder, die für oder gegen den, wie soll ich es sagen, für den hart umkämpften Koalitionsvertrag stimmen müssen. Ich lese mal ein wenig daraus. Deutschland Zukunftsgestalt. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Insgesamt ist der Koalitionsvertrag auf 185 Seiten. Und wir fangen mal an. Deutschland Zukunft gestalten. Die Koalition aus CDU, CSU und SPD will dafür Sorge tragen, dass die Grundlagen für unseren Wohlstand und den Zusammenhalt gesichert sind und ausgebaut werden. Wir wollen, dass alle Menschen in Deutschland, Kinder, Frauen und Männer, Junge und Alte in Ost und West, gutes Leben führen können und unser Land auf seinem guten Weg weiter vorankommt. Deutschland hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich so gut entwickelt wie kaum ein anderer Staat in Europa. Die Wirtschaft geht in das fünfte Wachstumsjahr in Folge. Die Beschäftigung liegt auf Rekordniveau. Die Einnahmen von Staat und Sozialversicherung sind gestiegen und haben die öffentlichen Finanzen spürbar entspannt. Die Neuverschuldung im Bund konnte fast auf null reduziert werden. Deutschland ist also in guter Verfassung, auch dank einer gezielten Reformpolitik der Vergangenheit. Unser Land konnte auf die internationale Finanzmarktkrise und den darauf folgenden Konjunktureinbruch sowie die Schuldenkrise in Europa entschieden reagieren. Die Politik hat dabei die Rahmenbedingungen geschaffen, die die Menschen in Deutschland entschlossen genutzt haben. Die Tarifpartner haben dadurch verantwortungsvolles Handeln, Arbeitsplätze gesichert. Gemeinsam haben wir es geschafft, dass unser Land gestärkt aus der Krise herausgekommen ist. Das ist Grund für Zuversicht. Nicht alle Menschen haben jedoch an dieser positiven Entwicklung teilhaben können. Mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und Einkommen, die nicht zum Leben reichen, mit der sich nur langsam schließenden Schere der Einkommensungleichheit sowie der großen Zahl von Familien und älteren Menschen, die nicht ohne Grundsicherung auskommen, finden wir uns nicht ab. Das gilt auch für die zu geringe Zahl von Frauen in Führungspositionen und den Lohnabstand zwischen Frauen und Männern. Bildungs- und Zukunftschancen junger Menschen dürfen nicht mehr von ihrer sozialen Herkunft abhängen. Steigende Energiepreise dürfen weder private Haushalte noch Unternehmen überfordern. All das ist ein Grund für politische Anstrengungen. Wir wollen in den nächsten Jahren die guten Entwicklungen fortführen und Missstände überwinden. In 4 Jahren soll unser Land noch besser dastehen als heute. Diese Aufgabe ist groß. Unsere exportorientierte Wirtschaft ist auf vielfältige Weise international verflochten und steht im Wettbewerb mit anderen Industrieländern sowie einer wachsenden Zahl dynamisch aufstrebender Volkswirtschaften in den Schwellenländern. Globale Ungleichgewichte, Klimawandel und der Verbrauch knapper Ressourcen erfordern ein neues, nachhaltiges Wohlstandsmodell. Die Weltwirtschaft erholt sich nur langsam von den Folgen der großen Finanzkrise. Jeder Erfolg muss hart erarbeitet werden. Die europäische Schuldenkrise ist noch nicht überwunden und fordert auch in den kommenden Jahren Anstrengungen von uns. Gleichzeitig stehen wir mit dem demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel und der fortschreitenden Digitalisierung unseres Lebens vor neuen, tiefgreifenden Herausforderungen. Von 100 Menschen auf der Welt lebt nur einer in Deutschland. Unsere Bevölkerung ist die älteste in Europa. Und unsere Gesellschaft wird vielfältiger, weil der Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wächst. Das Internet und digitale Technologien verändern nicht nur unseren Alltag, sondern führen auch in der Wirtschaft und Arbeitswelt zu umwälzenden Veränderungen. Nach der Erfindung der Dampfmaschine, der Industrialisierung und dem Start des Computerzeitalters sind wir jetzt mit dem Internet der Dinge schon mitten in der 4. industriellen Revolution. Wir wollen die damit verbundenen Chancen nutzen, um den Menschen in unserem Land gute Perspektiven zu eröffnen. Die soziale Marktwirtschaft ist ein wesentlicher Teil unserer freiheitlichen, offenen und solidarischen Gesellschaft. Mit ihr haben wir einen bewährten Kompass, der Wohlstand und Vollbeschäftigung ermöglicht und zugleich den sozialen Ausgleich und den gesellschaftlichen Zusammenhang in unserem Land festigt. Wir wollen die soziale Marktwirtschaft stärken, ihre Prinzipien in Europa und darüber hinaus verankern und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass unser Land allen Menschen faire Chancen auf eine gute Zukunft eröffnet. Dazu wollen wir, und dazu kommen wir auch in unserer nächsten Episode von Tonis Plauderkasten, dazu wollen die Politiker nämlich die Neuverschuldung stoppen und die Schuldenstandsquote senken. Ja, das war nun der Anfang und wir lesen, wie ich gerade eben auch gesagt habe, in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter aus dem Vertrag. Auf den Teil mit der Umwelt freue ich mich persönlich besonders, da ich selber finde, dass man dort jede Menge verbessern kann. Nicht wahr, Herr Altmaier? We'll be right back. Und jetzt die Nachrichten. Sigmar Gabriel im Abseits. Jusos sagen Nein zum Koalitionsvertrag. Trotz eindringlichen Werbens von SPD-Chef Sigmar Gabriel hat der Parteinachwuchs die geplante Koalition mit der Union abgelehnt. Eine breite Mehrheit der Jungsozialisten, Jusos, sprachen sich auf dem Bundeskongress der SPD-Jugendorganisation in Nürnberg für ein Nein zum ausgehandelten Koalitionsvertrag aus. Vergeblich hatte sich Gabriel zuvor in einem emotionalen Schlagabtausch bemüht, die Bedenken der Jusos gegen das in fünfwöchigen Verhandlungen vereinbarten Vertragswerk zu zerstreuen. Die Ablehnung des Koalitionsvertrags bringt nicht mehr Gerechtigkeit, sondern sie bringt für Millionen Menschen in Deutschland weniger Gerechtigkeit, sagte er. Die bundesweit rund 475.000 SPD-Mitglieder entscheiden derzeit per Briefwahl darüber, ob die Regierung mit der CDU und CSU zustande kommt. Das Ergebnis soll am 14. Dezember verkündet werden. Anders als bei den Jusos gab es auf Regionalkonferenzen der SPD bisher überwiegend Zustimmung. Der SPD-Chef räumte ein, die Große Koalition sei keine Liebesheirat. Aber sie ist die einzige mögliche Regierungsmehrheit in Deutschland und sie ist eine Koalition der nüchternen Vernunft. Die SPD habe viel erreicht. Es gehe jetzt auch darum, ob der Partei die Verbesserung in der Lebensbedingungen vieler Menschen in Deutschland sehr viel bedeutet oder ob die Frage, dass wir uns unwohl fühlen, dabei den wichtigeren Ausschlag gibt, sagte er. Eigentlich stimmen wir über die Frage ab, ob wir Volkspartei bleiben wollen. Doch der Einsatz des Parteichefs blieb letztlich erfolglos. Nachfolger von Philipp Rösler. Christian Lindner ist neuer FDP-Chef. Der 34-jährige Christian Lindner ist neuer Chef der FDP. Bei der Wahl auf dem Bundesparteitag in Berlin setzte sich der bisherige Parteivize mit 79,04% der Stimmen gegen zwei weitgehend unbekannte Kandidaten durch. In seiner Bewerbungsrede hatte Lindner als Ziel ausgegeben, die FDP bei der nächsten Wahl 2017 zurück in den Bundestag zu führen. Der 34-Jährige ist in den eigenen Reihen nicht unumstritten. Um weitere Führungsposten wurden Kampfabstimmungen erwartet, ebenso um die künftige Europapolitik. Viele Parteimitglieder rechneten mit der bisherigen Führung ab und forderten, dass die FDP sozialer und etwa auch eine Frauenquote bekommen müsse. Als erste große Bewährungsprobe für die FDP nach dem Abschied aus dem Bundestag gilt die Europawahl am 25. Mai 2014. Die eurokritische AfD werben um enttäuschte Liberale, ebenso die Sozialdemokraten. SPD-Chef Sigmar Gabriel kündigte in der Braunschweiger Zeitung an, die liberale Idee ist zu wichtig, um sie mit der FDP untergehen zu lassen. Deshalb muss die SPD dem Liberalismus eine neue Heimat geben. SPD-Vize Olaf Scholz legte FDP-Mitgliedern einen Wechsel nahe. Reingefallen. Engländer kauft Foto von Xbox One für 540 Euro. Die englische Tageszeitung Daily Mail erzählt gerne rührselige Geschichten. Jüngst von einem erst 19 Jahre alten Vater, der so gerne seinem kleinen Sohn eine Spielekonsole zum Geburtstag geschenkt hätte. Doch kam das Geschäft nicht zustande, weshalb der Mann nun traurig ist. Doch dieses Mal tut einem die Hauptfigur nur bedingt leid, denn er ist auf einen simplen Bauertrick eines eBay-Verkäufers hereingefallen. Der stellte eine nagelneue vermeintliche Xbox One zum Verkauf. Xbox One FIFA Day One Edition Photo Brand New UK 2012 lautet die Artikelbezeichnung. Auf ähnliche Art fallen auf eBay und anderen Internet-Auktionshäusern immer wieder Kunden herein. Aber nicht nur das. Die Daily Mail berichtet, dass der junge Vater wegen des Fehlkaufs nun dem Spott seiner Freunde und Familienmitgliedern ausgesetzt ist. Er könne einem wirklich leid tun, schlussfolgert das Blatt. Doch Trost kommt von eBay. Das Online-Auktionshaus hat rechtliche Schritte gegen den Verkäufer angekündigt. Aber jede Geschichte hat ein Happy End. So soll er den Beitrag erstattet bekommen. the OTBs when he gets his job working for the HSEs, so now he's not working, caught on tap, earning big bucks for a night, but then he takes a nap. So soft money, blood for free, now it's day way for a bad boy to be. Karlauer der Woche. Heute: Warum trifft man in Kirchen nicht auf Ameisen? Weil sie alle Insekten sind. News des Tages. In der Teenagerphase ist einem ja gelegentlich alles und jeder mega peinlich. Besonders die Eltern. Gott bewahre, mit ihnen auf einer Party aufzutauchen oder gar das Tanzbein zu schwingen. Doch nicht jeder Pubertierende scheint diese Ansicht zu teilen. Erst kürzlich machte der 13-jährige Rocco Richie mit Mama Madonna den Dancefloor unsicher. Die Queen of Pop postete nun ein witziges Foto des besagten Abends auf Instagram. Madonna liebt es zu schocken und zu provozieren. In ihrer mittlerweile 30-jährigen Karriere ließ die Amerikanerin nichts auf, präsentierte sich nackt oder gewalttätig. Dennoch gilt sie nach wie vor als cool und das findet auch Sohn Rocco, der sie kürzlich bei einem Charity-Event auf Haiti besuchte. Nach Feierabend tanzten er und Mama Madonna ausgelassen zu hämmernden Beat. Fans des Popstars zeigten sich von der Aufnahme begeistert. Du hast die beste Mutter der Welt abbekommen, Rocco, schrieb ein Follower. Ein anderer kommentierte, ihr zwei scheint immer Spaß zu haben. Rocco ist bestimmt stolz auf seine Mutter Madonna. Schließlich ist sie die Queen of Pop. Jeder nimmt in diesen Tagen wohl Anteil an dem schweren Schicksal von Sabia Boularouf und Raphael van der Vaart. Die beiden verloren im 5. Schwangerschaftsmonat ihr ungeborenes Kind. Nun meldet sich überraschend auch Sylvie Mais, ehemalige Sylvie van der Vaart, zu Wort. Ich kann nicht begreifen, dass das mit ihnen passiert ist, teilt Sylvie einer niederländischen Zeitung mit. Dass Sylvie so schnell zu dem Vorfall ein Statement gibt, hätte wohl keiner gedacht. Immerhin herrscht seit Monaten ein erbitterter Streit zwischen ihr und dem Liebespaar. Doch gerade jetzt, wo Sabia mit den körperlichen und seelischen Folgen einer Fehlgeburt zu kämpfen hat, halten wohl alle ausnahmsweise zusammen. Ich wusste von nichts, aber ich wusste besser als jeder andere, wie sehr sie sich dieses Kind gewünscht hatten. Ich wünsche Raphael und Sabia von Herzen Stärke, um diesen schweren Verlust zu überstehen, so Sylvie Mais. Lady Gaga ist nicht nur Sängerin, sondern auch ein selbst erschaffenes Kunstobjekt und stellt immer wieder ihre Wandelbarkeit unter Beweis. Dazu gehört nicht nur, dass sie sich bei Fotoshootings von extremen Seiten zeigt, sondern auch im Alltag in Sachen Styling wie von einem anderen Stern erscheint. Nachdem sie erst kürzlich Schlagzeilen dadurch machte, dass sie sich unten ohne auf dem Cover eines Magazins zeigte, präsentierte sie sich nun engelsgleich in London. Ihr Kinderlein komme, dachte sich Lady Gaga wohl an diesem Morgen, als sie vor dem Spiegel stand. Goldene Robe und imposanter Kopfschmuck sorgten für einen wahrhaften Christkindl-Look. Die brav in der Mitte gescheitelten blonden Haare taten ihren Rest. Doch Hand aufs Herz, diese Unschuldsmiene nimmt ihr doch keiner wirklich ab. In Anbetracht dessen, was die Lady sonst so treibt, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass Gaga künftig züchtiger daherkommt. Das war die zweite Episode von Tonis Plauderecke. Heute mit Toni an der Technik und mir Liman am Mikrofon. Und ja, beim nächsten Mal, bei der nächsten Episode, erzählen wir euch wieder die neuesten Nachrichten, die neuesten Gerüchte aus der Promi-Welt. Und natürlich lesen wir euch auch noch etwas aus dem Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD vor. bis zum nächsten Mal bei Tonis Plauderecke. Eine großartige Stagnation.